Ein schönes Vollbart. Das ist so gut. Das Wasser schön warm. Das hat der Körper mal wieder gebraucht. Schön ruhig. Jetzt mal keinen Stress. Ganz in Ruhe lang machen. Und genießen. Platsch. Oh nee. Nee, ach doch jetzt nicht. Schatz? Schatz? Schatz? Jetzt hört ihr mich nicht. Schatz? Sag mal, kannst du nicht mal anders saugen? Ach, jetzt kriegt ihr nichts mit. Hallo? Schatz? Schatz? Das ist zwecklos. Das ist zwecklos. Dann kann ich mich jetzt auch waschen. Ist ja leer. Oh, das ist leer. Schatz! Schatz! Das Zeug ist leer. Kannst du mir mal neues Zeug von oben runterholen? Schatz! Muss man hier denn alles selber machen? Handtuch. Nein! Ach, shit, das Handtuch. Oh, das ist klatschnass jetzt. Komm, dann leg ich's auf die Ablage. Nein, nicht das Buch aufmachen. Das neue Buch. Schatz! Scheiße! Schatz, jetzt hilf mir doch mal! Jetzt hilf mir doch mal! Lass du mich nicht, Schatz! Oh. Wenn ich eh nur Luft für dich bin, ja, dann kann ich genauso gut verschwinden. Ich gehe. Ich gerate in den Sog. Ich mach schneller um den Ausguss rum. Ah, oh, mir wird schwindelig. Der Ausguss ist ganz eng. Hast du mich gerade gerufen? Schatz? Schatz? Ja. Schatz, wo bist du denn? Schatz, wo? Hier unten im Ausguss. Was machst du denn im Ausguss? Ich habe dich verlassen. Ich fange hier ein neues Leben an. Aber Schatz, du kannst mich heute nicht verlassen. Und du kannst heute kein neues Leben im Ausguss beginnen. So, wieso? Naja, weil ich dir Nudeln mit roter Soße gekocht habe. Und wie komme ich jetzt hier wieder raus?